Kapitel 1 Hören Mittelalterliche oder zeitlose Berufe. Höre, was die Leute dazu sagen. Dann schreibe neben jedem Buchstaben den richtigen Beruf. A. Ich gehe in den Wald und suche Tiere. Ich töte sie und dann essen wir sie zu Hause. B. Ich führe Leute in die Berge, durch die Wälder und über die Pässe, zum Beispiel über den Gotthard. C. Ich sitze oder stehe am See und fange Fische. D. Ich gehe von Dorf zu Dorf und singe. Was? Geschichten und Legenden wie die von Wilhelm Tell. E. Ich bleibe zu Hause und arbeite auf dem Acker oder im Stall.